Das sind unsere Themen. Seniorenbeirat erhöht Sitzungsfrequenz, Edelstahlschornstein gestohlen und Hallenturnier in Erichshagen. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Jens Borscherding und Dietmar Tomschick werden zum Ende des Jahres aus der Wählergemeinschaftsfraktion des Nienburger Stadtrates ausscheiden. Ihre Arbeit im Gremium wollen sie zunächst parteilos fortführen. Zu den Gründen äußerten sich beide dort zunächst nicht. Dennoch wollen beide politisch weiter mitmischen. Im Stadtrat bleibt nur noch Frank Podel für die WG übrig. Der Fraktionsstatus fällt damit weg. In der nächsten Ratssitzung soll sich klären, wie sich die Ausschüsse zusammensetzen. Der Seniorenbeirat der Stadt Nienburg erhöht seine Sitzungsfrequenz. Dies beschloss der Beirat in seiner gestrigen Sitzung. Die Sitzungen finden nun alle 8 Wochen statt. Bislang tagte der Beirat nur alle 3 Monate. Warum, weiß Vorsitzende Rosel Wandmacher. Weil das zu weitläufig ist, alle 3 Monate. Und deswegen werden wir uns jetzt alle 2 Monate treffen. Es läuft auch zu viel auf. Und wir haben auch im nächsten Jahr viele Pläne. Dafür brauchen wir das auch. Und wir treffen uns zwischendurch auch noch immer mal. Aber die Sitzung und die Beschlüsse und so weiter, das muss schon alle 2 Monate passieren. Und das haben wir jetzt ja auch abgeschlossen. Bislang unbekannte Täter entwendeten den Edelstahlschornstein des Wochenendhauses am Molkereiteich in Liebenau. Der rund 1.500 Euro teure Schornstein war außen am Holzhaus angebracht. Der Tatzeitraum erstreckt sich zwischen dem 28. November und dem 11. Dezember diesen Jahres. Die Polizei hofft auf Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, und nimmt Hinweise in Liebenau oder in Marklohe entgegen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der SBV Erichshagen veranstaltet am 9. Januar sein internes Fußball-Hallenturnier. Austragungsort ist die SVE-Sporthalle. Teilnehmen dürfen alle Spieler und Spielerinnen des SBVs ab der A-Jugend. Eingeladen sind neben den Mitgliedern aber auch Gäste. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.